All right. Well, it's good to see all you here. I appreciate you coming out. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid. Und ich freue mich auf das, was ihr mit dem tun werdet, was ihr hier gelernt habt. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wir haben versucht, dieses Jahr eher zu kommen, aber wir hatten ein Problem mit den Papieren. Mein Ausweis verschwand, wurde aber wiedergefunden, wie man sehen kann. Normalerweise möchte ich nicht den Teufel entscheiden lassen, wie gut ein Treffen ist. Aber manchmal kann man Hinweise ablesen. Wenn er dich nämlich mit allen Mitteln an einer Reise hindern will, dann wird es vielleicht ein gutes Treffen. Ich ärgere mich dann nicht, sondern kämpfe mir den Weg frei. Eins möchte ich noch erwähnen, bevor ich anfange. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, aber es gehört zu eurer Geschichte. 1922, 1923 und dann auch 1927 war Smith Wigglesworth in dieser Gegend. Er prophezeite, dass die letzte große Erweckung in Südaustralien beginnen und enden würde. Amen. Now, I just got back from South Africa. Ich komme gerade aus Südafrika und es war fantastisch. Ich könnte die nächsten 3 Tage davon erzählen, was dort passiert ist. Wir sahen Dinge, die wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatten und auch Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Ich denke, da ist kürzlich etwas im geistlichen Bereich geschehen, das alles umgedreht ist. Also, diese Woche wird es zwar ein DHT wie immer, denn das Material ist wie immer. Aber unser Treffen wird nicht wie üblich sein. Wir wollen dafür sorgen, dass wir nicht nur herumstehen und zuschauen, wenn Gott etwas an einem bestimmten Ort tut, sondern wir wollen die Leute sein, die Gott gebraucht, seine Werke zu tun. Und das Folgende will ich mit aller Offenheit sagen. Verschiedene Male kannst du die Bewegung Gottes sehen. Und wenn er etwas beginnt, dann reagieren leider viele Christen nicht. Sie nehmen es nicht auf und gehen damit nicht vorwärts. Dann wird, was er eigentlich tun wollte, nicht zur Reife gelangen. How can I say, just bluntness, okay? I really believe that several times you can see moves of God. And God will start something, and then the people wouldn't pick it up and run with it. And what he wanted to do didn't see the fruition of what he really wanted to do. But I really believe that in times past, es gab in vergangenen Zeiten immer wieder verschiedene Lehren über Heilung. Alles wird ja immer Stück für Stück offenbart. Wenige Leute nehmen alles auf einmal bereitwillig auf. Es muss häufig über die Zeit offenbart werden, manchmal über Generationen. Denn häufig musst du dich erst an eine Offenbarung gewöhnen und darin leben. Dann erst bist du fähig, noch mehr Offenbarung anzunehmen. Dann lebst du darin und dann kommt noch mehr, Stück für Stück. Es gibt Botschaften, die dem Werk Gottes förderlich sind. Und es gibt welche, die nicht förderlich sind, selbst wenn sie von christlichen Pastoren und Lehrern kommen. Sie fördern das Reich Gottes nicht. Ihr wisst, dass wir manchmal unsere eigenen schlimmsten Feinde sind. Wir kommen Gott in die Quere, indem wir uns selbst in die Quere kommen. Und wenn du diese Botschaft schon mal gehört hast, weißt du, dass sie sehr anders ist. Sie ist sehr anders als das, was die Kirche traditionell darüber lehrt, obwohl wir der Bibel folgen. Wenn du diese Botschaft schon mal gehört hast, dann weißt du, dass es sehr anders ist von dem, was die Kirche hat gelehrt. Ich will nicht sagen traditionell, weil das ist traditionelle Bibel. But it's different from what has been taught in the church about healing. It's vastly different. And the reason it's so different is because it is Bible. Sie ist auch sehr anders als das, was in der Gemeinde über Heilung gelehrt wird. Und der Grund, warum es anders ist, liegt darin, dass diese Botschaft der Bibel entspricht. Eigentlich sollte das immer so sein, aber das tut es häufig nicht. Die existierende Lehre über Heilung geht häufig zurück auf eine einzelne Person, die besonders gesalbt ist oder die begabt ist oder so etwas. Das hier ist nicht so eine Botschaft. Ich habe die Bibel studiert, seit ich 6 Jahre alt war. Jetzt bin ich 51. Meine Mutter hat mir mit der King James Bibel das Lesen beigebracht. Seitdem lese ich in der Bibel. Und eine Sache ist mir aufgefallen. Ich weiß, dass wir in der Endzeit, in der wir offenbar leben, denn Petrus zitiert den Propheten Joel, der das prophezeit, dass in der Endzeit der Zweck des fünffältigen Dienstes ist, die Gläubigen für ihre Aufgabe auszubilden und auszurüsten. Im fünffältigen Dienst sind die Ausbilder, die Trainer, die Lehrer. The purpose of what is generally called the fivefold ministry is to train and equip believers to do the work of the ministry. Right? Now the fivefold ministry, they are the trainers, they're the coaches, they're the teachers, they're the ones that teach the believers. Es sind diejenigen, die die Gläubigen lehren, wie man auf die Straße geht, wie man ein Zeuge Jesu ist und mit Heilung dient. Versteht ihr, das ist die Arbeit dieses Dienstes. Und ich weiß, allein aus der Schrift, dass es nach Epheser Kapitel 4 der besondere Zweck des fünffältigen Dienstes ist, den Leib Christi wachsen zu lassen, in Christus hinein. Aber das ist nicht die Botschaft, die in vergangenen Zeiten bezüglich Heilung verkündet wurde. In der Vergangenheit ging es nicht darum, den Leib erwachsen werden zu lassen, sondern die Betonung oder das Scheinwerferlicht lag auf einem Mann, lag auf einer Salbung oder lag auf einer Gabe. Deswegen sagte ich, das ist nicht diese Botschaft. Wie ich sagte, ich habe jede Bewegung Gottes von der Apostelgeschichte abstudiert. Ich glaube mit ganzem Herzen, wenn es je eine Botschaft gab, die helfen könnte, das zu starten, was heutzutage als Heiligungsbewegung bezeichnet wird, dann ist das diese Botschaft. Denn es geht nicht auf irgendeine andere Person als Jesus Christus zurück. Hier geht es um Gläubige, die Gott die Ehre geben und glauben, was die Bibel sagt. Und handeln, als ob es wahr ist. Und sie tun es überall, wo sie hingehen. This is about believers giving glory to God and believing what the Bible says and just acting like it's true and doing that everywhere they go. So the emphasis is not the healing service on Saturday night, even though we're going to have one. Das Entscheidende ist nicht der Heilungsgottesdienst am Samstagabend, selbst wenn wir einen haben werden. Selbst wenn dort Leute geheilt werden, ist das nicht das Entscheidende. Eigentlich wollte ich es euch nicht vorher sagen, aber vielleicht werden einige von euch dann aussteigen. Deswegen sage ich es normalerweise auch nicht vorher. Am Samstagabend werde ich für Kranke beten. Aber das ist nicht der Zweck des Samstagabends. Ich bekomme die Gelegenheit zum Gebet immer wieder. Der Sinn des Samstagabends beim Heilungsgottesdienst ist, euch die Möglichkeit zu geben, für Kranke zu beten. Das ist euer Startmoment, wenn ihr es so nennen wollt. Dann könnt ihr das umsetzen, was ihr 3 Tage lang gelernt habt. Es bringt doch nichts, wenn ich hierher komme und euch 3 Tage lang lehre, dass ihr es tun könnt, und am Samstag sitzt ihr da und schaut mir zu. Das würde alles kaputt machen, was ich euch erzählt habe. Because that totally undoes everything I've taught. So we just give you a chance to minister. We'll show you how to do it. We'll walk you through it. Wir geben euch die Möglichkeit, es zu tun. Wir zeigen euch, wie es geht, Schritt für Schritt. Für viele von euch wird es vielleicht das erste Mal sein, dass ihr seht, wie Gott einen Menschen durch eure Hände heilt. Und ich denke, dass ihr bestimmt kommen wollt, denn dann habt ihr euren Durchbruch. Außerdem habe ich Erwartungen an euch. Ihr wisst, dass wir in den Staaten leben. Als unsere dritte Enkeltochter vor kurzem am 3. März geboren wurde, war ich eine Woche zu Hause und ging dann nach Südafrika für 3 Wochen. Dann kam ich für 10 Tage nach Hause und kam dann für 3 Wochen hierher. Und wenn ich zurückgehe, bin ich 2 Wochen zu Hause, habe eine Konferenz und dann gehe ich wieder einen Monat auf Reisen. Also werde ich meine Enkeltochter kaum sehen, denn ich bin hier. Ihr tut also besser etwas mit dem, was ich euch hier erzähle. Ich will nicht bereuen, dass ich mein Enkelkind nicht sehen kann. Wenn ihr in diesem Seminar sitzt, dann ist das nicht nur ein Seminar. I'm not wasting me missing my granddaughter. So you can sit and hear a seminar. Amen? This is not just a seminar. I will prove to you from the Word of God. This is the Word of God. Ich werde euch aus dem Wort Gottes beweisen, dass diese Lehre dem Wort Gottes entspricht. Das ist die Botschaft, die die Apostel gepredigt haben. Deswegen haben sie die Ergebnisse bekommen, von denen wir lesen. Und darum wirst du Ergebnisse bekommen. Bisher haben wir mit dieser Lehre rund 40.000 Menschen trainiert. Nach Berichten, die ich von den Teilnehmern bekomme, hat jeder von ihnen durchschnittlich ca. 30 bis 33 Heilungen pro Monat. Das Erstaunliche ist, dass es bei jedem funktioniert. Ihr müsst nicht die Gabe haben und ihr müsst nicht gesalbt sein, nicht in der Weise, wie ihr glaubt. Und ihr müsst kein guter Redner sein, was ich euch im Laufe des Seminars beweisen werde. Ich wurde informiert, dass ich kein Englisch spreche, sondern Texanisch. Aber ihr seid ja nicht für eine Englischlektion hergekommen. Ihr seid hergekommen, weil ihr wissen wollt, wie die Kraft Gottes wirkt. Ich will ehrlich mit euch sein. Das Einzige, was ich einbringen kann, und vermutlich das Einzige, weswegen mich Gott gebrauchen kann, ist einfach meine Hartnäckigkeit. Wirklich. Ich bin nicht begabt, ich bin nichts Besonderes. Nichts dergleichen. The only thing I bring to the table, and probably the only reason God uses me, is just perseverance. Honestly. I'm not gifted, I'm not special, I don't, you know, none of that stuff. I just refuse to quit. Ich weigere mich einfach aufzugeben. Ich höre nicht auf. Ich lasse nicht ab. Ich mache einfach weiter und ich hasse es, zu verlieren. Especially when this book tells me I'm supposed to win. Besonders, wenn dieses Buch mir sagt, dass ich gewinnen soll, das macht den ganzen Unterschied. Eigentlich wollte ich euch fragen, wie viele von euch ihre Anleitung dabei haben, aber als ich hier drauf guckte, sah ich, dass hier gar nicht Anleitung draufsteht. Das ist gut, denn das ist nicht eure Anleitung, sondern euer Arbeitsbuch. Die Bibel ist eure Anleitung, versteht ihr? Das hier zählt. Völlig egal, was ihr woanders lest. Sie fragten Smith Wigglesworth einmal, ob er ein gutes Buch zur Heilung empfehlen kann. Er sagte ja, vier davon. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wie viele von euch waren bisher auf einem DHT? Oder haben mich gehört auf CD oder MP3? How many of you have been to a DHT before or heard it on CD or MP3? Okay, all right. You've never heard me say this before. Ihr habt mich das vorher nie sagen hören, denn normalerweise sage ich so etwas nicht. Ich weiß bestimmt, dass diese Botschaft funktioniert. Und sie funktioniert für jeden, der sie anwendet. Denn sie ist wirklich einfach. Das Erstaunliche an diesen Treffen ist, und das habt ihr mich vorher nie sagen hören, ich glaube, dass Gott diese Treffen gekennzeichnet hat. Als Anfangspunkt, als Zündung für etwas, was hier in Südaustralien beginnen wird. Das glaube ich mit ganzer Überzeugung. Ich weiß, dass Gott immer etwas tun möchte. Sein Geist bewegt sich immer und so viele Male halten wir einfach nicht Schritt mit ihm. Aber ich glaube und ich bin überzeugt, dass wenn ihr das mitnehmt, was ihr hier gelernt habt und es in die Praxis umsetzt und euch nicht abbringen lasst, überzeugt euch selbst durch die Bibel, dass es das Wort Gottes ist. Dann wird eine Zeit kommen, in der ihr zurückschauen könnt und sagen könnt, ich war da, als es begann. Ich glaube, dass es eine Bewegung Gottes quer über Australien sein wird. Vermutlich, wie sie noch nie da gewesen ist. Der Grund, aus dem ich das sage, ist, dass in vergangenen Zeiten die Menschen immer auf einen Mann Gottes gewartet haben. Wegen der verbreiteten Ansicht über Salbung, die auf einem Menschen liegt. I believe that there will come a time, that you'll be able to point back and say, I was there when it started. And I believe that'll be the move of God across Australia, very possibly like it's never been seen before. Amen? Now, the reason I'm saying that is because in times past, people have always looked forward to a man of God coming because of the general perception of the anointing that is on that man. And many of you that know me, and probably the better you know me, the less you expect that. Okay? But I didn't come here to be the guy. Viele von euch, die mich kennen oder gut kennen, werden das nicht von mir erwarten. Ihr wisst, dass ich nicht dieser Mann bin. Ich bin nicht hier, um dieser eine zu sein, dieser Gesalbte. Bin ich gesalbt? Ja, aber das seid ihr ebenfalls. Bin ich berufen zu einem Amt in der Gemeinde? Ja, ich erfülle dieses Amt. Aber es geht doch nicht um irgendeinen von uns. Es geht um Jesus Christus. Es geht darum, dass Australien Jesus so sieht, wie er repräsentiert werden sollte. In der Fülle seiner Herrlichkeit. Das heißt nicht, dass ich gegen irgendetwas bin, was ihr tut. Ich bin nicht gegen irgendwelche Manifestationen. Es sei denn, das ist alles, was du tust. Eine Manifestation sollte immer irgendwie auf die Herrlichkeit Gottes weisen. Immer wenn Jesus von der Herrlichkeit Gottes sprach, wurde jemand geheilt, wurde jemand von den Toten auferweckt, wurde jemand von etwas befreit. A manifestation should somehow always point back to the glory of God. And every time Jesus mentioned seeing the glory of God, somebody got healed, somebody got raised from the dead, there was some type of deliverance. It wasn't just goosebumps and gold dust. Es war nicht alles nur Gänsehaut und Goldstaub, wobei ich nicht gegen Gänsehaut bin oder gegen Goldstaub. Ich bin nicht gegen so etwas. Ich will es mit einem alten Spruch aus den Pfingstkreisen sagen. Es ist nicht wichtig, wie hoch du springst, sondern wie aufrecht du gehst, wenn du gelandet bist. Damit die Welt Jesus sieht, müssen in der Gemeinde bestimmte Dinge sichtbar sein. Erstens, wenn wir in Christus hineinwachsen, nach Epheser 4, dann müssen wir auf die Weise lieben wie er. Das heißt, wir wachsen in ihn so hinein, wie er Kraft zeigt und ausübt. Das wissen wir alle schon. Aber unser Leben muss auch eine neue Demonstration der Heiligkeit und Reinheit Gottes sein. Denn das Letzte, was wir wollen, ist, dass Menschen vor Jesus stehen und ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht all diese Dinge getan? Und er sagt, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt, ihr Übeltäter. Also müssen wir aufrecht gehen. Ich predige über Gnade. Aber Gnade heißt nicht, dass wir etwas tun und damit davonkommen. Lord, Lord, didn't we do all these things? And he said, depart from me, I never knew you, you workers of iniquity. So we need to walk right. Amen? You understand? I preach grace, but grace doesn't mean you get to do stuff and get away with it. Grace is the power of God to change. Grace is Gnade ist die Kraft Gottes zur Änderung. Gnade bedeutet, Gott gibt dir Zeit, dich zu ändern. Amen? Aber ändern musst du dich. Wir kommen so, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er ändert uns in das Bild seines Sohnes und die Welt soll das sehen. In den Gemeinden passieren gerade eine Menge Sachen. Es ist fast so, wie wenn Kinder mit Dingen spielen und ausprobieren, wie weit sie es treiben können. Häufig gehen sie zu weit in eine Richtung und landen im Graben. And many times they go too far one way and they get in a ditch, or they go too far the other way and get in a ditch. Now you can go too far. Oder sie gehen in eine andere Richtung und landen im Graben. Du kannst mit Gesetzlichkeit im Graben landen und du kannst mit Gnade im Graben landen. Aber du willst die Gnade Gottes nicht enttäuschen. Doch wir müssen eigentlich in keinen der Gräben fallen. Wir können auf der Straße laufen, die Jesus vorbereitet hat, und ihm einfach folgen. Während wir das tun, sollten wir ein paar Dinge klären. In den nächsten 3 Tagen werden wir uns menschliche Traditionen, die sich im Laufe der Jahre gebildet haben, anschauen. Traditionelle Lehren über Heilung und die Kraft Gottes. Dann werden wir sie nehmen und sie Stück für Stück zerstören. And we're just going to take them piece by piece and destroy them. All right? Jesus gab uns nur 2 Gründe für einen Fehlschlag. Er sagte erstens, wegen eures Unglaubens. Wie viele von euch sind Ungläubige? Hier sind keine Ungläubigen. Also ihr seid eigentlich Gläubige, ja? Also wenn ihr Gläubige seid, ist Unglaube nicht euer Problem. Erzählt mir jetzt nicht, ihr wäret ungläubige Gläubige, denn das seid ihr nicht. Also er gab nur 2 Gründe. Das erste war Unglaube, und wir haben gerade gesagt, das kann nicht euer Problem sein, wenn ihr gläubig seid. Den anderen Grund, den er für ein Misslingen angab, war, durch eure Traditionen macht ihr das Wort Gottes ungültig. Also, wenn es nicht Unglaube ist, dann muss es Tradition sein. Und deshalb werde ich die menschlichen Traditionen nehmen und zerstören. Und dann sollte das Wort Gottes einfach und klar übrig bleiben. Und wenn du das Wort Gottes allein anwendest, dann geschieht es auch. Das also werden wir die nächsten 3 Tage tun. Falsche Traditionen zerstören und das Wort Gottes stehen lassen, besonders was die Kraft Gottes und Heilung angeht. Natürlich gibt es noch andere Sachen, aber deswegen bin ich nicht hier. Wir werden Fragen aufnehmen. Bei so vielen Zuhörern können wir keine Fragen aus dem Publikum stellen lassen. Vieles davon führt uns vom Thema weg und wir kommen nicht zurück. Und zweitens, wenn ihr eine Frage stellt, hört man sie nicht auf dem Mitschnitt. Aber ich will eure Fragen hören, denn sie zeigen mir, wo ihr seid. Ein Redner kann feststellen, wo sein Publikum ist, wenn er etwas weitergibt und es zurückkommt oder auch nicht. Wenn du etwas lehrst und es bleibt hängen, ist alles gut. Aber wenn du etwas lehrst und es kommt zurück und lässt dich stolpern, dann musst du dir nochmal Zeit dafür nehmen, bis das Problem geklärt ist. Eine der Möglichkeiten, die mir hilft, herauszufinden, wo wir stehen, wo ihr steht, ist, dass ihr Fragen stellt. And so one of the ways that helps me find out where we're at is by you asking questions. So, if you have a question, write it down. Also, wenn du eine Frage hast, schreib sie auf eine Karte auf. Und nach den Pausen, alle 45 Minuten, bringt eure Fragen und legt sie einfach auf den Tisch hier. Ich kann euch garantieren, dass ihr keine Frage stellen könnt, die wir noch nicht gehört haben. Denn jeder hat die gleichen Fragen. Es gibt zwischen 8 und 10 Kategorien von Fragen, und die meisten Fragen, die ich bekomme, fallen da rein. Wir werden alle diese Fragen während des Trainings beantworten. Also, wenn ihr wollt, schreibt eure Frage auf. Wenn es eine Frage ist, die wir nicht als Thema haben, die aber mit Heilung und Kraft zu tun hat, werde ich sie vorlesen und beantworten. Wenn es eine Frage ist, die wir im Laufe des Seminars beantworten, werde ich sie nicht vorlesen, aber darauf hinweisen, wenn wir zur Antwort kommen. Wir werden aber eure Fragen beantworten. Nur, stellt keine Fragen, die weder mit Heilung noch mit der Kraft Gottes zu tun haben. Es ist mir egal, welche Farbe euer Teppich hat oder wo das Klavier steht. Diese Fragen interessieren mich nicht. Die Leute fragen mich immer über alles mögliche andere. Sie fragen mich zum Beispiel zum Zehnten, aber deswegen bin ich nicht hier. Don't care where you put the piano. Right? I don't care about any of that stuff, you know. Invariably people try to ask me about everything else. People try to ask me about tithing and about I'm not here for that. Right? I'm here to teach you about the power of God. Ich bin hier, um euch über die Kraft Gottes zu lehren. Und eins muss ich noch erklären. Wenn jemand Aussagen zum Glauben macht, kann es auf eine religiöse Person arrogant wirken. Aber ich habe nicht genug Zeit, um nett und freundlich und vorsichtig zu sein. Wenn ich sicherstellen wollte, dass ich euch nicht vor den Kopf stoße, dann könnte ich das tun. Vielleicht brauche ich dazu 1,5 Stunden länger, um dich nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber ich habe keine 1,5 Stunden. Vielleicht muss ich es in 2 Sätzen sagen. Weil ich keine Zeit habe, es hübsch zu verpacken, könnte es dich also irritieren. Aber versteht ihr, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist Vertrauen. Nicht das Vertrauen in mich selbst, sondern das Vertrauen in Jesus. Ich bin absolut überzeugt, dass er sein Wort hält. Also, egal was ich sage, glaubt bitte nicht, dass ich grob oder gemein sein will. Das will ich nicht. Aber ich weigere mich, Unglauben zu verhätscheln. This has nothing to do with arrogance, but it is confidence. And it's not confidence in myself, it's confidence in Jesus. I am absolutely confident that he will keep his word. Amen? So anything I say, please don't take it to be harsh or mean toward, I don't mean that. But I refuse to coddle unbelief. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich in letzter Zeit viel von Wigglesworth gelesen habe, Dr. Lester Sumrall, mit dem ich einige Jahre verbracht habe und den man meinen Mentor nennen könnte, wurde von Wigglesworth ausgebildet. Und von allen Männern Gottes, die ich getroffen habe, und ich habe einige getroffen, ist Dr. Sumrall immer noch mit Abstand der größte Mann Gottes. Sein Leben, sein Dienst, alles. Es war einfach richtig. Er war nicht für Wunder bekannt, obwohl er welche hatte. Aber was ich euch sagen will, es gab Zeiten mit Dr. Sumrall, in denen ich nicht in Reichweite seiner Hände stehen wollte, weil ich fürchtete, er könnte mich ohrfeigen. Er tat das nie, aber ich war mir nicht sicher, ob das so bleibt. Und manchmal kann ich das verstehen, besonders wenn ich so ein Meeting wie dieses beginne. Es ist jetzt 3 Wochen her, dass ich in einer Versammlung öffentlich gepredigt habe. Also habe ich einige Zeit mit Gott verbracht, mit ihm geredet, in Zungen gebetet, Gemeinschaft gehabt, das Wort studiert. It's been about 3 weeks, I guess. About 3 weeks since I preached. publicly in a meeting anyway. And so I've spent a lot of time with God, just talking, praying in tongues, and just spending time fellowship and reading the Word. And so when I first start a meeting, I have to forget that I'm talking to humans. Und als ich das Treffen begann, vergaß ich, dass ich mit Menschen spreche. Du kannst Gott viele Dinge unverblümt sagen, weil er weiß, was du sagen willst. Aber wenn du auf diese Weise mit Menschen sprichst, neigen viele Zuhörer dazu, sich unter Verdammung oder schuldig zu fühlen. Und sie mögen keine Korrektur, denn das ist nicht angenehm. Aber versteht, wenn ich euch an den Ort bringen kann, wo die Traditionen, die euch behindern, aus dem Weg sind, dann könnt ihr in der Kraft laufen, in der ihr immer laufen wolltet. Und je mehr ihr das tut, wird das ganze Zeug, was ihr sonst noch hört, keine Rolle mehr spielen. Wenn ihr hört, Gott wird nicht zulassen, dass jeder geheilt wird, weil du sonst arrogant und stolz wirst, dann ist das eine Lüge des Teufels. Gott möchte, dass jeder Mensch geheilt wird. You understand? God wants every person healed. Amen. And we were just, as I said, in South Africa. And it was amazing. We were Südafrika war fantastisch. Wir waren auf dem Weg zu einer bestimmten Versammlung und sie sagten uns, dass sie einen Mann mit AIDS bringen. Sie sagten, er schafft es vielleicht nicht zu unserer Versammlung. Er ist schon sehr krank. They said he probably won't make it to the meeting. He's that far gone. Then when they got there, als ich ankam, waren schon einige tausend Menschen da. Ich wusste nicht, wo dieser Mann ist. Nachdem ich anfing zu reden, sah ich ihn an der Seite auf einer Pritsche liegen. Ich wusste, dass er es sein musste. Und es gab noch eine ganze Gruppe mit HIV-Kranken, die an der anderen Seite des Raums standen. Ich predigte, ich diente, ich hatte eine Heilungsreihe und ging sie entlang, ganz einfach. Wir hatten 13 Personen im Rollstuhl. Sie standen auch in der Reihe zusammen mit ungefähr 80 Personen mit Krücken. Ich fing an einem Ende der Reihe an und sagte bei jedem nur, ich setze dich frei, ich setze dich frei. Ich sprach kein langes Gebet, ich schrie nicht und stöhnte nicht, das ist alles okay, wenn es dir hilft, das ist okay. Aber das habe ich nicht gemacht. Einfach die Reihe entlang gegangen, ich setze dich frei. Und ich habe sie berührt, wobei ich normalerweise Menschen nicht am Kopf berühre. Hauptsächlich, weil ich klein bin. Es ist einfacher, ihre Hände zu nehmen, sonst wirst du müde, wenn du das für lange Zeit tun musst. Ich gehe also die Reihe entlang und sage, in Jesu Namen, ich setze dich frei. Und dann ging ich zum Nächsten. You do this very long, you get tired. So, but I just went down the line and touched him. And it was amazing because as I touched him and said, I set you free. In Jesus' name, set you free. And then I would just keep moving down the line. And the people on the crutches would just drop their crutches. Die Leute mit Krücken ließen ihre Krücken fallen und gingen einfach weg. Es war vielleicht die unkomplizierteste Sache, die ich je gesehen habe. Mit den 13 Rollstuhlfahrern war es genauso. Ich gehe hin, lege meine Hand auf seinen Kopf und sage, ich setze dich frei. Jetzt steh auf. Ich gehe zurück. Er fängt an, sich zu bewegen, steht auf. Als wir fertig waren, waren alle 13 Personen aus ihrem Rollstuhl gestiegen. 12 gingen raus ohne Rollstuhl und die einzige Person, die im Rollstuhl rausfuhr, war eine ältere Dame, die zwar wieder laufen konnte, aber zu müde war, um selbst hinauszugehen. Also alle 13 Rollstuhlfahrer. Wir hatten einen Haufen Krücken, einen Haufen Stöcke, Rollstühle, die alle liegen blieben. Dann gehe ich zu dem Mann mit AIDS. Ich glaube, davon habe ich keine Fotos. Er liegt auf der Pritsche und sieht aus wie ein Überlebender von Auschwitz. Ich meine, ein Skelett mit Haut drüber. Ich war mir gar nicht sicher, ob er noch lebte. Er hätte während der Versammlung gestorben sein können. Also knie ich mich seitlich neben ihn, lege meine Hände auf seinen Rücken. Ich überlegte, ob ich beten soll, aber ich habe ihn einfach angeschaut und gesagt, nimm dein Bett und geh. Ich trat zurück und in dem Moment bewegte er sich. Ich sah das zum ersten Mal. Wir zogen das Tuch von ihm runter. Er setzte sich auf, stand auf und ging. Und je weiter er ging, umso fester wurde sein Schritt. And the more he walked, the stronger he got. Amen? Amen. So, now, that's the way it was all across Africa. I mean, literally. Und das war überall in Afrika so. Ich meine, wirklich. Ganz oft machte ich Hausbesuche. Zum Beispiel eine Frau, die wegen Krebs im Endstadium im Krankenhaus war. Sie hatte eine Operation und sie brachten sie nach Hause. Da sie Gebet wollte, besuchten wir sie und beteten. Sie fühlte sich gut und kräftig danach. Wir gingen fröhlich aus ihrem Haus. Die steile Straße macht eine Kurve und wir kamen an einem anderen Haus vorüber. Eine Frau stand dort mit Krücke und ihr Gärtner stand draußen. Ihr könnt das Video auf unserer Webseite finden. Alle Zeugnisse sind dort als Videos zu finden. Also hielten wir an und fragten diese Frau, ob wir für sie beten dürften. Sie war einverstanden. And so we stopped and asked this woman, can we pray for you? And she said, okay, well, her landscaper was. Der Gärtner stand noch vor ihrem Haus und sie fragte ihn, ob er noch bleiben könne, da sie uns nicht kannte. Sie dachte, dass wir vielleicht Entführer sein könnten und wir sie vielleicht entführen würden. Sie war um die 67 Jahre alt. Would you stay here with me, because I don't know these guys. You know, she thought we were going to try to. Her word was hijacker. She was afraid we were going to hijack her. And so she was 67, 68 years old, something like that. And we got over to her. It took about 3 minutes. Also gingen wir ins Haus zurück und sie brauchte dafür ganze 3 Minuten, um von außen nach innen zu kommen, denn sie war durch Arthritis verkrüppelt. Und zwar so schwer, dass sie meistens in ihrem Haus blieb. Sie hatte ihr Haus seit 8 Monaten nicht verlassen. Sie konnte nicht rauskommen. An diesem Tag musste sie aber, weil der Gärtner gekommen war. Denn er musste wissen, was er tun sollte. Er sagte uns später, dass sie 45 Minuten gebraucht hätte, nur um aus dem Haus zu kommen. Denn sie hatte ständige Schmerzen und konnte deshalb nur langsam gehen. Nach unserem Gebet wurde sie vollkommen frei. Der Gärtner hieß George. Ihr könnt ihn auch auf diesem Video sehen. Und he standing there and we started interviewing him, said, you know, do you know this case to be true? Wir fragten George danach, kennen Sie diese Frau und können Sie bestätigen, dass sie krank war? Und er stand da mit seinem großen Hut und er wischte sich die Stirn und sagte, du hörst immer nur von diesen Sachen, aber du glaubst nicht, dass du das jemals siehst. Aber ich habe es jetzt mit meinen eigenen Augen gesehen. Diese Frau konnte nicht aus ihrem Haus gehen, und jetzt ist sie geheilt. Und er hatte Tränen in den Augen, weil er das gesehen hatte. Und auf dem Video dreht er sich weg, denn er ist ein Mann und er möchte nicht, dass man ihn weinen sieht. Also dreht er sich um und setzt sich in seinen Laster mit dem Hut in der Hand und denkt darüber nach, was er gerade gesehen hat. Er glaubte nicht an Christus, aber er hatte alles gesehen. Und ich sagte zu Mark, geh zu ihm und sprich über Jesus. Die Frau sagte, ich bin jetzt geheilt. Ich kann meine Nachbarn besuchen, wenn ich nur diese Straße runtergehen kann. Die Straße hatte ein Gefälle von 40%. Sie war da schon seit Jahren nicht mehr runtergegangen. Wir sagten, tun Sie es jetzt, Sie sind geheilt. Sie fragt, denkt ihr das? Wir wissen das. She said, you think so? We said, yeah, we know so. Let's go. So we took off down the road with her. Wir gingen also alle mit ihr runter und dann wieder hinauf. Ihr hättet sie sehen sollen. Sie war so glücklich. Sie kratzte sich immer wieder am Kopf, staunte. Das ist fantastisch, das ist fantastisch. Wir gingen zurück. Mark redete noch mit George. Und George stieg aus und sagte, eine andere Kundin von mir wohnt um die Ecke. Sie hat auch Arthritis. Wir fragten ihn, wo denn? Hier, um die Ecke, weniger als 10 Minuten von hier. Könnt ihr auch für sie beten? Ja, klar. Ruf sie an und sag ihr, dass wir kommen. Wir waren zu viert, meine Tochter, 2 Männer und ich. Also gehen wir zu der Frau in dem anderen Haus. Wir gehen rein, sie kocht gerade, sie wusste nicht, wer wir waren. 3 Männer und eine junge Frau kommen in ihr Haus. Sie hat ihre Schürze an. 4 3 men and a girl, a woman walks into her house. She didn't know who we are. And we walk in. And she's cooking. She got her apron on and she's standing there and her hands are like this. Sie steht da und ihre Hände hält sie so. Sie versucht etwas zu halten, während sie kocht. Sie fragt uns, kann ich Ihnen helfen? Kevin Peterson sagt, wir sind zum Mittagessen hier. And you'd have seen her face, kind of like, what am I going to do? Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Was soll ich nur machen? Ich habe nicht genug zu essen. Nein, nein, wir machen nur Spaß. George hat uns von ihnen erzählt und meinte, dass wir für sie beten dürfen. Sie kommt zu uns, wischt ihre Hände ab und ihre Hände sehen so aus. Sie sagt, ja, ja, ich musste in dem Moment rausgehen und das Auto umparken. Als ich zurückkam, unterhielten sie sich gerade. Sie sagte, ich weiß, dass Jesus das tun kann, wenn ich genug Glauben habe. Ich sagte, nein, keine Sorge, wir werden für Sie Glauben haben. Sie fragte, wirklich? Ja, wir werden Glauben für Sie haben. Wir sind Gläubige, wir legen die Hände auf Kranke. Wir sollen den Glauben haben. Ich bin gewohnt, in Krankenhäuser zu gehen und Altersheime, wohin auch immer. Ich gehe dorthin mit vielen anderen Geschwistern und es ist jedes Mal das Gleiche. Jeder sagt, ja, lass uns das tun. Dann kommen wir an und alle schauen zu mir, Curry. Es bedeutet also nicht, lasst uns das tun, sondern lasst uns zuschauen, wie Curry das tut. Aber das Erstaunliche an meinen Begleitern hier war, als sie rauskam und wir ihr sagten, wie Jesus sie heilen würde und schon den Preis bezahlt hätte, da schauten wir uns an und ich fragte, okay, wer möchte das machen? Da dauerte es nur 10 Sekunden und Mark sagte, ich tue es. Es hieß nicht, schauen wir Curry zu. Es war auch nicht, wer fühlt die Salbung, wer fühlt die Führung, überhaupt nicht. Wer macht es? Ich mach's. Mark ging zu ihr, nahm ihre Hände und sagte, Arthritis, ich befehle dir, jetzt diese Frau zu verlassen. Schmerz, ich befehle dir, jetzt zu gehen. Dann sagte er nur, danke Herr, dass du diese Frau gesegnet hast. Ihr könnt das Ganze auf der Webseite sehen. Als wir fertig sind, bewegt sie ihre Hände und fängt an zu weinen, bricht weinend zusammen. Ihr Mann steht in der Ecke und fängt auch an zu weinen, weil er weiß, dass es wirklich passiert ist. Er geht rüber zu ihr, nimmt sie in seine Arme. Und sie sagt immer wieder, Jesus, ich wusste, dass du das tun kannst. Ich wusste, dass du das tun kannst. Als wenn sie allein wäre. Es war wunderbar, wie sie zu Jesus redete. Es war, als wäre sie allein. Ich wusste, dass du das tun kannst. Wir fragten, wie geht's Ihnen? Es tut nichts mehr weh, gar nichts. Sie war vollkommen überwältigt. Wir sagten, das Reich Gottes ist zu dir gekommen. Und sie sagte, ja, ja. Wir sagten, okay, dann gehen wir wieder. Danke, dass wir für sie beten durften. Und sie sagt, ich habe eine Freundin auf der anderen Straßenseite. Also gingen wir den ganzen Tag einfach von Haus zu Haus. 100% wurden geheilt, 100%. Niemand blieb an diesem Tag krank. Aus irgendwelchen Gründen war das die Arthritiswoche. There's other testimonies. A woman, for some reason, it seemed like too, like arthritis was, that was arthritis week. I mean, it was just, we just blasted it. We had women running up and down steps. Wir sahen Frauen, die sich seit Monaten nicht bewegen konnten, wie sie die Treppe rauf und runter rannten. Aber Folgendes war das größte Wunder. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht erwähnt und wir stellen gerade die Dokumentation fertig. Es ist schon überall im Internet. Es war in einer anderen Stadt, in Durban. Als wir unseren Heilungsgottesdienst dort hatten, kam eine Frau zu uns und sagte, wir haben uns euer Material angeschaut und meine Tochter möchte, dass ihr für sie betet. Ich sagte, okay, wo ist sie? Bring sie zu uns. Die Tochter war ein bisschen schüchtern und als sie zu mir kam, sprach ich mit ihr und bemerkte ihr Problem gar nicht. Als ich sie fragte, wofür ich denn beten solle, schaute sie mich an, als ob ich einen schlechten Scherz gemacht hätte. Ich hatte nicht bemerkt, dass sie links keinen Unterarm hatte. Die Oberarmknochen waren in einen Knochen zusammengewachsen. The bones in her arm had fused together into one bone. And she was born this way. This was birth. Seit ihrer Geburt war das so. Sie hatte nur den Oberarm, aber keinen Ellenbogen. Also legte ich meine Hand auf das Ende ihres Arms. Ich konnte diesen einen Knochen mit seinem spitzen Ende fühlen. Ich stand da für ein paar Sekunden und sagte, Arm, ich befehle dir zu wachsen im Namen Jesu. Ich befehle dir, korrekt zu funktionieren und deine Arbeit zu tun. Ich ließ los und ging zurück. Ich machte keinen Lärm, ich fühlte nichts, ich trat zurück. Ich sagte der Mutter, geht nach Hause, nehmt einen Stift, findet einen Anhaltspunkt, messt die Länge des Arms und markiert sie, damit ihr sehen könnt, wie der Arm wächst. Draw it down, measure it. Mark the end, so that you can see as it grows. Sie sagte mir später, dass sie in dem Moment dachte, ich wäre verrückt, aber sie ging nach Hause und tat alles so. Am nächsten Tag war ihre Tochter in der Schule und dort fühlte sie Bewegung in ihrem Arm. Sie fühlte, wie sich der Knochen von einem in zwei Knochen teilte. Sie sagte ihren Freundin, was sie in ihrem Arm fühlte, und ihre Freundin konnten sehen, wie ihr Arm herauswuchs. Am Ende des Tages war ihr Arm um 5 Zentimeter gewachsen. Right? By the end of the day, her arm had grown over 5 centimeters. Right? You could see by the end of the next 2 days, she had an elbow. Am Ende der folgenden beiden Tage hatte sie einen Ellbogen. Ich habe noch nichts weiter von ihr gehört, aber ich weiß, dass ihr Arm immer noch wächst. So war das überall. Dieses Mädchen kam dann in einen Gottesdienst und erzählte uns ihr Zeugnis. Lustig fand ich die Bemerkung eines Pastors, der sagte, könnt ihr euch den Glauben vorstellen, der zu der Mutter sagt, geh nach Hause, markiere die Länge, so dass du sie messen kannst? Das brachte mich ins Nachdenken, denn eigentlich hatte ich darüber gar nicht nachgedacht. Wisst ihr, woher ich die Idee hatte? Wigglesworth. Erinnert ihr euch, der Mann ohne Füße? Er humpelte auf Krücken zu ihm. Wigglesworth betete und sagte, kauf dir morgen Schuhe. Der Mann humpelt also in den Schuhladen, hat keine Füße und will Schuhe kaufen. Der Verkäufer denkt an einen Scherz. Ich mein's ernst, gib mir ein paar Schuhe. Der Verkäufer bringt die Schuhe, der Mann stellt seinen Stumpf hinein und ein Fuß wächst heraus. Daher bekam ich die Idee mit der Markierung. Hat Gott mir gesagt, dass ich das tun soll? Nicht, dass ich wüsste. Habe ich eine Stimme gehört? Hatte ich eine Führung? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich wollte etwas haben, was sie messen konnten. Solange du noch an deinen Glauben denkst, denkst du noch über dich nach. Du musst deine Gedanken von dir wegbekommen. Solange deine Aufmerksamkeit auf dir liegt, wirst du nicht viel ausrichten. Dann denkst du immer, habe ich genug Glauben, habe ich genug Kraft, habe ich die Gabe, habe ich. Es geht dann nur um dich, obwohl doch deine Aufmerksamkeit bei dem Kranken sein sollte und was er erleiden musste. Denn das ist nicht richtig. Wir haben schon darüber gesprochen. Wie viele von euch kennen John Wimber, die Vineyard-Bewegung? Sie hatten tolle Heilung. Er war einer der Ersten, der andere über Heilung lehrte und dazu aktivierte. Aber er starb selbst an einer Krankheit. Der Leiter seiner Heilungsabteilung, Brian Blunt, lehrt Heilung in der Vineyard-Bewegung. Er kam zu unserem DHT nach Tulsa und wir unterhielten uns lange über John Wimber, den er gut kannte. Ich hatte ihn nie getroffen. Er sagte, eine der Sachen, mit der John Wimber ein Problem hatte, war, er glaubte nicht, dass physische Heilung zum Erlösungswerk gehörte. An einem Tag glaubte er es, aber an einem anderen Tag konnte er sagen, ich bin mir einfach nicht sicher. Er war sich nie darüber klar, ob Heilung im Erlösungswerk Christi ist oder nicht. Ich sage euch, ich weiß von keinem Menschen, der von Gott in großem Stil für Heilung gebraucht werden konnte, der nicht glaubte, dass Jesus uns körperliche Heilung erkauft hat. Ich kann euch sagen, dass das Geheimnis einfach ist. Diese ganze Frage ist so einfach zu beantworten. John Lake sagte, Glaube ist nicht anschwellen und aufblasen, sondern zur Ruhe kommen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute ich getroffen habe, die immer sagen, ich weiß, dass Gott mich heilen wird. Das ist der größte Ausdruck von Unglaube, den du je machen kannst. Denn heilen wird, passiert erst in der Zukunft. Aber durch seine Striemen wurdest du schon geheilt. Die meisten Menschen können nicht annehmen, dass uns Heilung durch das Erlösungswerk Christi gegeben wurde. Und wenn du die gleichen Zweifel über die Errettung haben würdest, würde niemand durch dich wiedergeboren werden. Also, wenn du Heilung brauchst oder mit Heilung dienen möchtest, dann musst du ein für alle Mal akzeptieren, dass Heilung, soweit es Gott betrifft, getan und erledigt ist. You're going to have to settle the fact once and for all that healing, as far as God is concerned, is a done deal. Es ist erledigt. Es ist festgeschrieben. Sein Wort steht in Ewigkeit fest im Himmel, so wie es in Psalm 119, Vers 89 steht. Wir versuchen nicht, Gott dazu zu bringen, dass er es tut, oder Gott zu überzeugen, es zu tun. Du musst dich auch nicht in die richtige Position bringen, damit Gott es tun kann. Die Grundlage ist, du musst überzeugt sein, dass das Wort Gottes wahr ist. Wenn du das getan hast, ist es sehr leicht. Und ich werde euch in den nächsten Treffen zeigen, dass ohne den Schatten eines Zweifels Gottes Wort schon geschehen ist. Es ist nicht Zukunft, es ist Vergangenheit. Es ist erledigt. Und der einzige Grund, dass irgendwer noch krank ist, liegt darin, dass jemand die Autorität des Himmelreichs nicht ausgeübt hat und nicht hingegangen ist und dem Problem gesagt hat, dass es diesen Menschen jetzt verlassen muss. Wir werden uns eine Menge Sachen anschauen. Vermutlich werden wir irgendwann auch dein Lieblingsthema treffen, deine Lieblingslehre, die Tradition, die du besonders magst. Ich bitte euch nur, dass ihr sitzen bleibt, euch alles anhört und in der Bibel nachforscht. Glaubt mir nicht einfach. Glaubt nicht mir. Ihr könnt nicht der Krankheit oder den Geistern entgegentreten und sagen, also Bruder Curry sagt, wir haben ein Beispiel dafür in der Apostelgeschichte und ihr wollt nicht an dieser Stelle sein. Ihr müsst in der Lage sein zu sagen, ich sag dir Teufel, es steht geschrieben. Und wenn ihr das akzeptiert habt, dann werdet ihr nicht mehr aufhören, nicht mehr weglaufen und nicht aufgeben. Warum? Weil du erst geschlagen bist, wenn du aufgehört hast. Also macht ihr weiter. Schiebt und drückt und hört nicht auf. Ich werde viele kleine Kostbarkeiten aussprechen. Eine davon ist, wenn du nicht die gleichen Ergebnisse bekommst wie Jesus, dann ist dein Problem letzten Endes eine Tradition, der du noch glaubst. Das einzige Hindernis für Heilung ist, dass du glaubst, es gäbe Hindernisse für Heilung. Akzeptiere die Tatsache, dass es keine Hindernisse gibt. Ja, aber was ist mit Unglaube? Der hat Jesus nicht aufgehalten und hat die Apostel nicht aufgehalten. Oh doch, in seiner Heimatstadt konnte er keine großen Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Ließ bis ans Ende, denn er legte seine Hände auf ein paar Kranke und heilte sie. Also wirkte Jesus mitten im Unglauben noch Wunder. Sie wurden trotzdem geheilt. Ja, aber Unversöhnlichkeit hält es auf. Nein, du kannst geheilt werden und in deinen Sünden bleiben. Du wirst geheilt. Aber es wird vielleicht auf dich zurückkommen. Warum? Es wird rausgeworfen, wandert herum, kommt zurück, um zu sehen, ob du nur gereinigt oder gereinigt und gefüllt bist. Wir können dich heilen, egal wie schlimm es aussieht. Ich habe nicht eine Sache gefunden, die Gottes Kraft stoppen könnte. Aber Sünde stoppt doch Gottes Kraft. Wenn das wahr wäre, dann könnte niemand gerettet werden. Denn wir sind Sünde. Und Jesus hat uns trotzdem gerettet. Warum? Weil, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Denn die Güte Gottes zieht die Menschen zur Buße. Gott wird Menschen heilen und befreien. Du fragst, ja, aber wenn sie Gott nachher nicht dienen, was geht dich das an? Das ist nicht deine Angelegenheit. Er sagte, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt. Er sagte nicht, sucht euch die Leute aus und auch nicht, heilt nur die, die es verdienen. Er benutzt Heilung nie als Druckmittel. Er sagte nie, wenn du geheilt werden willst, musst du dich zuerst retten lassen oder wenn du gläubig wirst, heile ich dich. Nein, er befreite sie, heilte sie und sagte sehr deutlich, geh und sündige nicht mehr. Das beweist dir, dass die Kraft real ist, also bleib nicht in deiner Sünde. Er sagte ihnen nicht, dass sie erst von der Sünde freikommen müssten. Diese Woche werden wir diese Dinge erledigen. Und das Schöne ist, wenn wir fertig sind, wird es auch bei euch funktionieren. Ich habe einen Freund, der Pastor einer Kirche in Denver ist, die gerade gegründet wurde. Er ist meine rechte Hand bei John G. Lake Ministries und hat fantastische Gebetserhörung. Er heißt Joe Funaro. Er steht auf meiner Webseite. Als er damals in Kenia war, gab es einen Pastor, der ein sehr junges Kind hatte. Und das Kind war nicht gerettet. Tatsächlich verursachte es dem Pastor einige Probleme. Der Pastor hatte zu Joe gesagt, er solle für das Kind beten. Während eines Gottesdienstes rief also Joe das Kind nach vorne, sodass es jeder sehen konnte. Er betete für das Kind und fragte es, kennst du Jesus? Sie sagte, nein. Er fragte, möchtest du das? Sie sagte, ja. Also führte er sie dort zu Jesus und alle schauten zu. Dann drehte er sich um und fragte, wer braucht Gebet? Tatsächlich waren 4 Personen anwesend, die in sehr schlechter körperlicher Verfassung waren. Er bat sie nach vorne, um für sich beten zu lassen. Er sagte zur Gemeinde, schaut jetzt zu. Und zum Kind des Pfarrers, du machst das jetzt. Dieses Kind war gerade erst wiedergeboren, vor einer Minute. Er sagte zu ihr, tu deine Hand auf diese Leute und jetzt sag Folgendes. Sie tat es und alle 4 wurden sofort geheilt. Das beweist, dass es nicht um Zeit geht. Es geht nicht darum, wie lange du das tust. Es läuft alles darauf hinaus, dass sie nicht genug wusste, um Unglauben zu haben. Sie hatte nicht genug Lehre gehört. Sag das und dann tu das. Und sie tat es. Deswegen dauert unser Seminar 3 Tage. Wir müssen uns durch all diese falschen Lehren arbeiten, die ihr gehört habt. Es gibt 2 Arten der Bildhauerei. Der eine nimmt einen Haufen Ton und dann fügt er so lange Ton hinzu, bis er das hat, was er haben will. So versuchen es die meisten Christen. Hier bin ich, aber ich brauche noch diese Salbung und dann noch diese Gabe. Ich brauche dies, ich brauche das. Ich brauche diese Hilfe, ich brauche innere Heilung. Immer noch mehr Ton draufpacken. Das ist nicht die Bildhauerei, die Gott durchführt. That's not the kind of sculptor that you're supposed to be or that God is. You're supposed to be the kind of sculptor that takes a big block of marble. Du solltest so arbeiten, dass du einen großen Block Marmor nimmst, Jesus darin siehst und dann alles wegschlägst, was nicht wie Jesus aussieht. Eigentlich brauchst du gar nichts mehr. Du musst einfach einiges wegnehmen lassen. Wir haben die letzten 10 Jahre etwas herausgefunden. Das ist jetzt mein 10. Jahr, dass ich diesen Vollzeitdienst tue. Wir haben 40.000 Menschen trainiert und für über 70.000 gebetet. Aber ich habe aufgehört, die Leute zu zählen. Während dieser 10 Jahre habe ich keinen Urlaub genommen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal einen Tag frei hatte. Es heißt, dass ich immer verfügbar war. Mein Telefon war immer an. Irgendjemand hat immer angerufen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, der Bedarf ist so hoch. Irgendjemand versucht immer zu sterben. Irgendwo. Da passiert immer etwas. Die Ernte ist groß, doch die Arbeiter sind wenige. Und die Lehre der Kirche hat dafür gesorgt, dass es nur wenige Arbeiter bleiben. Weil du denkst, du müsstest etwas Besonderes sein. Because you think you have to be something special or something. And all I'm telling you have to be, you just have to be available. Ich sage dir, du musst einfach nur verfügbar sein. Du musst mutig sein. Du musst mitfühlend sein. Wirklich einfach. Wir werden all das andere Zeug rausschmeißen und dann könnt ihr loslegen. Ihr werdet ein Nein nicht mehr als Antwort akzeptieren, wenn es die Bibel verspricht. Amen?